Sie hören Deutschlandradio Kultur jetzt mit dem internationalen Pressegespräch. Die neue US-Außenministerin Hillary Clinton macht zurzeit ihre Antrittsreise im Nahen Osten. Gestern traf sie mit ihrer israelischen Amtskollegin Tzipi Livni zusammen. Heute reist sie nach Ramallah, wo sie sich mit Palästinenser Präsident Abbas austauschen will. Bestimmendes Thema der Reise ist, wie sollte es anders sein, der Friedensprozess. Und gestern hatte Hillary Clinton dazu gesagt, dass die USA weiterhin für eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten sind. Grund genug für uns, in die israelische Presse zu blicken mit David Witztum. Er ist Chefredakteur beim israelischen Fernsehen. Guten Tag, Herr Witztum. Guten Tag. Na, wie kommt sie denn an in Israel bei Ihnen, die neue US-Außenministerin? Ja, die Hillary Clinton als amerikanische Politikerin ist sehr bekannt natürlich in Israel. Mit ihr Mann vor 10 Jahren und mehr und dann als New Yorkerin und als Freundin ist sie natürlich immer willkommen. Und jetzt als Außenministerin, natürlich vertretet sie eine Standpunkt von einer ganz neue Regierung, Administration, das heißt Obama. Und wir wissen überhaupt nicht, was die Rolle Israels in die neue Politik Obama sein wird. Sie kommt nach Israel und Palästina. Andere Botschafter gehen jetzt nach Syrien. Obama will mit Iran sprechen. Obama will mit Russland sprechen über Iran. Und natürlich, Israel hat noch keine Regierung und deswegen sind wir natürlich in totalem Unklar, was sie eigentlich hier machen will, politisch, sagen wir. Ich meine, Höflichkeitsbesuch, sehr schön, aber die Zeitungen natürlich fragen mehr als Antworten. Die Palästinenser vor allem hoffen ja auf große neue Impulse durch die neue US-Regierung unter Präsident Obama. Sind bei Ihnen in Israel die Hoffnungen da etwas gedämpfter? Nein, ich glaube, die Hoffnungen sind noch immer hoch. Die Frage natürlich ist, wie viel Energie kann Obama für den Nahen Osten spenden, wenn seine natürlich wirtschaftliche Krise in zu Hause so stark und so tief ist. Und auch in die Palästinenserlage gibt es natürlich die zwei Lager, die Fatah mit Abbas und mit Salim Fayyad, die hoffen natürlich an so eine Art Hilfe und Zusammenarbeit mit den USA, aber Hamas ist ganz eine total andere Oper und da natürlich hofft man sich auf einen Anfang von Dialog und Hilfe, so einen Marshallplan, aber noch keine diplomatische, politische Beziehungen natürlich zwischen Hamas, USA und Israel. Die Zeit, in der zu der Hillary Clinton jetzt zu den Gesprächen zu Ihnen nach Israel kommt, ist ja nicht gerade einfach, denn bei Ihnen läuft ein ziemlich komplizierter Regierungsbildungsprozess und ob Tzipi Livni, Ihre Amtskollegin, weiterhin Außenministerin bleibt, ist zurzeit mehr als fraglich. Ist das denn heute ein Thema in den Kommentaren? Es ist natürlich, und die Frage ist natürlich nicht nur, was die Politik Obamas sein wird, sondern was unsere Politik sein wird, weil Netanyahu glaubt überhaupt nicht in die Zwei-Staaten-Lösung und Hillary Clinton hat gestern gesagt, die Zwei-Staaten-Lösung ist unvermeidbar. Und da sehen wir schon am Anfang von Auseinandersetzung zwischen Jerusalem und Washington. Aber die Frage natürlich, ob wir doch eine nationale Einheitsregierung bekommen mit Tzipi Livni und Netanyahu, das wird ein bisschen anders aussehen. Die Fragen sind, wie gesagt, viel mehr gegeben in die Zeitungen heute Morgen als die Antworten. Gestern hat sich Hillary Clinton ja auch mit Benjamin Netanyahu getroffen. Ich muss dazu sagen, er ist vom rechtsgerichteten Likud-Block und hat den Auftrag zur Regierungsbildung. Wie beurteilt denn die israelische Presse heute dieses Treffen? Die Frage ist natürlich, ob Netanyahu seine Politik ändern wird, wenn er in seinem Amt schon sitzt. Oder wird da ein Konflikt zwischen Netanyahu und Washington sein? Die Kommentatoren heute Morgen in die Zeitungen sagen, es gibt keine großen Chancen auf Konflikt, weil Netanyahu will das überhaupt nicht, er will das vermeiden und auch die Amerikaner nicht. Die Amerikaner wollen zurzeit Israel eher unterstützen. Die große Gefahr für die Amerikaner, sogar auch für die Europäer und andere, ist die fundamentale Islam, nicht eine recht radikale israelische Regierung. Auch für Obama, der Feind Nummer eins für die Amerikaner zurzeit ist in Irak, in Afghanistan, in Somalia und anderswo die fundamentalistische Terrorismus. Und Netanyahu ist bekannt für seinen Kampf gegen den fundamentalistischen Terrorismus als ein Priorität Nummer eins, als seine erste Amtszeit in die 90er Jahre. Wichtig für eine Zwei-Staaten-Lösung wäre ja auch, dass man den Gazastreifen wieder aufbaut. Nun sind sich viele darüber einig, dass die Grenzen dafür besser kontrolliert werden müssen. Und um das zu verhindern, braucht man die Hilfe der internationalen Gemeinschaft. Hofft man da auch auf das Engagement der Amerikaner? Ja, aber diese Frage ist zurzeit sehr, sehr theoretisch. Jetzt, heute haben wir nicht eine Frage von Zwei-Staaten-Lösung, wir haben eher eine Frage von Drei-Staaten-Lösung. Die Frage ist, ob Hamas und Fatah veranstalten können, ist eine sehr große Frage. Haben wir zwei Palästinas, einen im Gazastreifen und einen im Westjordanland und dazu Israel? Das ist die Frage, die die Kommentatoren auch heute fragen. Und natürlich, bis wir zu dieser Zwei-Staaten-Lösung kommen, ist noch ein langer Weg. US-Außenministerin Hillary Clinton zu Besuch im Nahen Osten. Wir blickten in die israelische Presse mit David Wittstum, Chefredakteur beim israelischen Fernsehen. Vielen Dank dafür. Gleich im politischen Feuilleton geht es wieder um die US-Regierung. Unser Autor hält Barack Obama für den ersten neokonservativen Präsidenten der USA.